Diese Sendung wird dir präsentiert von der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Bitteschön. Dankeschön, Elda. Herzlich willkommen zur 21. Vorstandssitzung des 16. Landesvorstands der Piratenpartei Nordrhein-Westfalen. Heute ist der 8. Februar und es ist Altweiber-Donnerstag. Wir ziehen das hier trotzdem knallhart durch. Beginnen mit kleiner Verspätung um 20.31 Uhr. Mein Name ist Vako. Ich werde durch die Sitzung leiten und das Protokoll macht der Elda. Anwesend sind der Balli, der Wolf, der Sven, die Vako und die Isan. Damit sind wir beschlussfähig und haben dann als erstes mal unser letztes Protokoll. Vom 25. Januar gibt es Enthaltungen oder Gegenstimmen. Das ist nicht der Fall. Dann haben wir das einstimmig angenommen und machen weiter mit den Berichten und beginnen mit dem Sven. Ja. Ich hatte noch Kontakt bezüglich einiger Interviewtermine, die bei mir anstehen. Ich habe noch ein wenig Kampagnenarbeit im bildungspolitischen Bereich getätigt. Hatte mich nochmal mit der Überarbeitung des Krähennests beschäftigt. Sollte jetzt eigentlich soweit wieder laufen. Bitte frag mich nicht, was ich gemacht habe, aber es funktioniert und never change your running system. Und ansonsten bin ich derzeit etwas stärker angeschlagen und stark im Uni-Prüfungsstress. Bis Ende nächster Woche, weil ich jetzt meine ganzen Klausuren gerade schreibe. Okay, danke dir. Wenn es Fragen oder Anmerkungen gibt zu unseren Tätigkeitsberichten, könnt ihr gerne schon in den Sprechenraum kommen. Machen wir dann am Schluss, wenn wir mit allen Berichten durch sind. Und dann mache ich mal weiter. Ja, ich hatte irgendwie total viele Termine. Am 26. Januar, Freitag, wieder WKO-Mumble. Dann am 27. haben wir in Düsseldorf gegen rechts demonstriert. Am 30. Januar war nochmal eine Sondersitzung wegen des Plakatdesigns für die Europawahl. Am 31. die AGÖA-Sitzung, dann am 2. Februar wieder WKO-Mumble. Am 4. Februar gab es in Meerbusch eine Kundgebung gegen rechts. Und am Montag, 5., war ich kurz in der Sitzung von Resort 4 wegen eines geplanten Blogbeitrages. Am 7. gestern hatten wir Kreisvorstandssitzung. Ja, ansonsten habe ich mich weiter mit der Planung des Landesparteitages beschäftigt. Da kommt auch gleich noch ein Antrag von mir. Dann hatten wir eine bisschen unerfreuliche Geschichte, dass die Piraten Krefeld auf einer Unterstützerliste standen, eines Bündnisses, was nicht so ganz zu unserem Programm passt. Wusste auch niemand, wer die da eingetragen hat, weil außer Sandra ist da ja auch eigentlich niemand mehr aktiv. Das konnte ich aber Gott sei Dank mit einem gemeinen, sehr bösen Schreiben an dieses Bündnis streichen lassen. Ja, ansonsten ein paar Tickets bearbeitet, die Queue ein bisschen aufgeräumt und so Kleinigkeiten. Das war's von mir und dann geht's weiter mit Wolf. Jo, guten Abend. Ich habe hauptsächlich im RT-Spam gelöscht, habe mal mit dem Martin ein paar Sachen besprochen, war ansonsten auf Fraktionssitzungen, vorgestern auf einer Aufsichtsratssitzung der Abfallgesellschaft, habe mit dem Leo eine Kommunalaufsichtsbeschwerde gemacht, weil da irgendwo Aufträge vergeben werden für eine Flüchtlingsunterkunft, bevor überhaupt die Ausschreibung vorliegt und das noch dazu nicht mal an den günstigsten Bieter, sondern an den zweiten und genau mal sehen, wie das sich verhält. Und das war es dann auch schon. Danke. Danke dir. Und Balli? Der Balli hat nichts Besonderes zu berichten und kaum was gemacht. Es tut mir leid. Mehr später im NÖ. Gut, danke dir. Dann haben wir noch dies an. Ja, stimmt. Ich bin ganz hinten. Also ich habe die AGÖA-Sitzung am 31.01. besucht, habe Tickets erledigt und ja, Spam ist wieder fürchterlich. Habe Social-Media-Arbeit gemacht und auch ein bisschen AGÖA für das neue Ressort, also Gesundheit und so weiter. Das war's. Dankeschön. Gibt es Fragen zu unseren Tätigkeitsberichten? Das sieht nicht so aus. Dann mache ich weiter. Berichte, Statistik, Mitglieder. Stand von heute 1372, davon stimmberechtigt 454. Dann haben wir einen Barkassenbestand vom 15. Januar 144,60 Euro. GLS Girokonto stand heute 8.353,75 Euro. GLS Zinsertragskonto wie immer 29,99 Euro. Stadtsparkasse Düsseldorf Girokonto 58.480,76 Euro. Und das Renditekonto 186.690,36 Euro. VKV-Kontostände vom Stand 15. Januar findet ihr auch auf unserem Vorstandsblog, also vorstand.piratenpartei-nrw.de, im Menü Kontostände. Gibt es dazu Fragen oder Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Dann Termine. Am 12. Februar ist die nächste Sitzung des Resort Nummer 4, Gesundheit, Familie und Soziales. Ich habe da auch nochmal die Wiki-Seite mit ins Protokoll geschrieben. Da sieht man auch die Protokolle der letzten Sitzungen, die Tagen jeden Montag. Und da ist auch der Einladungslink ins Big Blue Button. Dann haben wir am 14. Februar die Sitzung der AGÖA-NRW. Dann zwei Deadlines bezüglich, ist ja nur noch eine Deadline, bezüglich der Unterstützungsunterschriften. Die Bundesgeschäftsstelle bittet die bestätigten Unterstützungsunterschriften bis 1. März nach Berlin zu schicken. Dann 31.3. ist die Deadline für Regional- und Kreisverbände, was den REBE 2023 angeht. Noch nicht terminiert haben wir den Landesparteitag 24.1 im April. Dazu später ein Antrag. Dann habe ich hier noch stehen am 8.6. den CSD in Bielefeld und am 9.6. die Wahlen zum Europaparlament. Gibt es noch wichtige Termine, die wir vergessen haben? Gut, dann kommen wir zu den Anträgen. Ticket 515179, Flyer für den EU-Wahlkampf. Der Antrag ist vom Reinhard vom 4. Februar. Hallo allerseits, wir benötigen für den Wahlkampf 5000 Flyer. Es gibt drei Menschen, die die Flyer unter die Leute bringen werden. So, der Reinhard ist auch im Sprechenraum. Da bin ich dran. Okay, ich glaube, Elder, du hattest dem Reinhard auch schon was geschrieben, ne? Zu dem Antrag? Nein, das war zu dem Antrag, der gleich noch kommt. Ah, okay. Ich denke mal, diesen hier können wir anders beschließen, weil den habe ich jetzt auch als sonstigen Antrag hier mit reingebracht und nicht als Finanzantrag. Deswegen hat der, glaube ich, auch eine andere, ich sag mal, einen anderen Hintergrund. Jo, alles klar. Reinhard, welche Flyer? So wollen es. Wir wollten den Wahlkampf unterstützen. Da brauchen wir 5000 Flyer, welche gedruckt werden. Es hat der Helfer mir geschrieben, dass die Anträge nicht formgerecht geschrieben worden sind. Ja, Moment, das ist jetzt der eine Antrag. Meine Frage war, welche Flyer, weil es gibt ja noch gar keine Flyer. Damit noch keine Flyer gibt, für die man geben werde. Ja, okay. Also ich hoffe, dass es irgendwann verschiedene Flyer gibt und ich gehe davon aus, dass die Bestellung über den Shop laufen wird. Da gab es in der letzten Sitzung und auch auf unserem Vorstandsportal eine Info, wie man sich da in diesem Shop anmelden kann. Ja, gut. Werde mich drum kümmern. Gut, und dann hatten wir hier in der letzten Sitzung, das werden wir auch nochmal rundschicken, einen Finanzantrag gemacht, der unter anderem vorsieht, dass wir unsere Gliederungen, also Kreisverbände und virtuelle Kreisverbände, mit bis zu 350 Euro pro Gliederung unterstützen bei der Bestellung in diesem Shop. zur Europawahl. So, Frau Anträge sind, ja, danke für die Info, Frau. Warte, wenn das jetzt soweit geklärt ist, der Antrag, so wie er jetzt geschrieben ist, den können wir nicht behandeln, wir haben keine Flyer. Selbst wenn es irgendwann Flyer gibt, die man bei uns bestellen kann, müsstet ihr dann entsprechend nochmal einen Antrag stellen, anhand dessen, was dann überhaupt zu bestellen ist. Können wir uns darauf einigen? Gut, dann ziehen wir den Wahlkampf-Flyer zurück. Wenn ich da ist, können wir nicht bestellen. Gut, wunderbar. Dann haben wir den Antrag einmal zurückgezogen. Und ich mache dann mal Eltern mit dem übernächsten Antrag weiter, weil der auch vom Reinhard ist. Ticket Nummer 515181. Reinhard, Antrag auf einem Budget von 1.000 Euro für den EU-Wahlkampf. Die 1.000 Euro sollen nicht zulasten eures VKVs gehen. Da habe ich wohl was durcheinander gemacht. Ich hatte bei der letzten LV-Besitzung verstanden, dass die einzelnen Untergliederungen nicht belastet werden und der LV was bezahlt. Das waren wohl die 350 Euro. Aber wie dem auch sei, laut Heller ist der Antrag nicht formgerecht gestellt und ich kann den Kollegen nicht dazu bewegen, seine E-Mail-Adresse rauszurücken. Ich muss mit ihm nochmal drüber reden, aber es wird nichts nutzen und ich ziehe ihn jetzt erstmal zurück, weil er nicht formgerecht gestellt worden ist. Ich spreche nochmal mit dem Kurt und dann wollen wir mal gucken, wie er mit seiner E-Mail-Adresse gibt. Ansonsten teile ich die Kritik, dass wir nicht aufgeschrieben haben, wofür wir die 1.000 Euro verwenden wollen. Können wir das so machen, dass ich beide Anträge zurückziehe und dann mit dem Kurt nochmal bespreche wegen der Unterstützer unter E-Mail-Adresse und der Verwendung, wofür wir es haben wollen. Geht das so? Ja, ich denke, das ist am einfachsten, genau. Zu den 350 Euro für Merch und Flyer im Shop werden wir ja auch die Plakate für unsere Gliederungen finanzieren. Von daher wäre es tatsächlich interessant, wofür ihr die 1.000 Euro braucht, denn ihr verfügt ja auch über ein VKV-Budget. Müssen wir sowieso noch Geld beantragen, weil wir wollen ja noch diese Veranstaltung machen. Zum Thema Digitalisierung und das wird mächtig teuer. Ich habe schon mal Preise eingeholt und Digital Courage will so um die 1.000 Euro haben für eine Stunde circa aus Bielefeld. Wir werden auch kommen, da wird so 1.000 Euro kosten, dann kommt noch ein Raum dabei, da wird man sowieso bei 1,5 landen, denke ich mir. Aber da habe ich noch keine genauen Zahlen, weil wir sind noch in den Planungen oder ich habe aber schon mal Preise, ne? Okay, gut. Wenn ihr da eine Veranstaltung habt und genau wisst, für was ihr Geld benötigt, dann könnt ihr ja den entsprechenden Antrag nochmal stellen. Dann nehmen wir jetzt beide Anträge zurück. Gut. Was mache ich denn, wenn der Kurt seine E-Mail-Adresse nicht zur Verfügung stellen will? Ich habe ein Problem und der andere Kollege hat keine. Der Kurt macht da echt Schwierigkeiten. Tut mir leid. Wolf, magst du als Schatzmeister da vielleicht was so sagen? Das ist tatsächlich schwierig, weil wir ja so bis die satzungsgemäße Einreichung im Prinzip kaum nachweisen können. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass Leute sich irgendwo bei einem der vielen Anbieter, sei es nun web.de, Gmail oder sonst was, eine temporäre E-Mail-Adresse anlegen und von daher angeschrieben werden können. Es geht ja darum, dass die darüber informiert sind. Und ehrlich gesagt, ich glaube, wir sind hier mal angetreten als Digitalpartei. Ich finde das ziemlich merkwürdig, hoch drei, was da abläuft. Und der Kurt hat auch mal eine E-Mail-Adresse gehabt, wenn er Angst hat, von uns mit Spam zugeworfen zu werden, kann ich ihn trösten. Die Piratenpartei ist die Vereinigung, die am allerwenigsten Spam verschickt, leider Gottes, und am wenigsten dafür tut, dass sich die Mitglieder untereinander vernetzen. Das wäre auf jeden Fall hilfreich, wenn er zum Beispiel so die einmalige Einrichtung einer E-Mail-Adresse zumindest mal erwägen würde. Danke. Ich werde nochmal versuchen, mit ihm noch ein paar Worte wechseln und mal gucken, wie er sich entscheiden wird Ende Februar und dann sehen wir weiter. Genau, ansonsten kannst du ihm gerne ans Herz legen, mich mal anzurufen und mir das zu erläutern, aus welchen Gründen er das so ablehnt. Kann ich dir genau sagen, Datenschutz. Ja, deswegen blinkt er wahrscheinlich auch nicht beim Abbiegen oder so. Das ist doch, ja egal, gut, okay. Räusper. Ich werde am 25. Februar mit ihm nochmal sprechen. Schau mal. Danke. Okay, Rein hat noch eine Anmerkung von mir. Ja. Bei dem einen Finanzantrag war stand irgendwie dabei, dass ihr da einen Beschluss gefasst habt am 5. Februar oder so. Hattet ihr da eine Mitgliederversammlung? Nein, wir haben das am Stammtisch gemacht. Er meinte, der Kurt war der Meinung, das wäre auch so in Ordnung. Was brauchen wir dafür eine Mitgliederversammlung? Nein, das ist davon unabhängig, aber habt ihr jetzt einen regelmäßigen Stammtisch? Wir versuchen es. Also wir sind ja, wie gesagt, drei Leute und wir haben jetzt ab vorher Woche Sonntag angefangen und wir machen Ende Februar wieder was. Wir versuchen dann eine Regelmäßigkeit reinzukriegen. Ich kann nichts versprechen. Sagen wir mal so. Okay, dann würde ich euch bitten, mal die Wiki-Seite zu überarbeiten, weil da stehen uralte Stammtische drin, da ist seit 2017 nichts aktualisiert worden. Und wenn euch dann mal Leute suchen und gar nicht wissen, dass das und wann und wo ihr euch ab und an trefft und wir das auch nicht wissen, wenn die Frage an uns geht, das ist sehr ungünstig. Gut, das kann ich genau sagen. Das Treffen findet zurzeit in der Pommesbude statt. Mit drei Leuten. Punkt. Ja, vielleicht kannst du uns die Termine mal irgendwie schreiben per Mail oder so, dann kann ich die auch in den Kalender eintragen und wir können dann auch entsprechend Menschen darauf hinweisen, die Fragen gibt es, die Piraten Duisburg noch. Genau, und außerdem vielleicht freut sich ja der Pommesbudenbesitzer auch darüber, wenn ein paar Leute mehr kommen. Ja, wir schauen mal, fangen an. Wie gesagt, nicht allzu viel erwarten. Wir versuchen es. Danke dir. Gut, dann haben wir noch einen weiteren Antrag, Ticketnummer 515267. Finanzantrag auf Durchführung des Landesparteitages 24.1 im Alten Klärwerk in Krefeld. Der Antrag ist von mir. Ich hatte ja schon erzählt, ich war mit Sandra da, wir hatten da einen Besichtigungstermin. Und daraufhin halt eben habe ich per E-Mail unseren Termin angefragt. Das sind vier junge Leute oder vier Leute, vier Jungs, die da dieses alte Klärwerk aus einem Lost Place heraus zu einem Veranstaltungsort umbauen. Und sie wären mit unserer Maximalgrenze von 1.500 Euro einverstanden. Ich weiß nicht, ob ihr euch mal die Seite angeschaut habt, Klärwerk, altes Klärwerk Krefeld. Da wurde unter anderem Szenen von Babylon Berlin gedreht. Ist also eine sehr interessante Location. Wir können die Pumpenhalle und das Foyer für die beiden Tage haben, Freitag spätnachmittag aufbauen, ist auch kein Problem. In diese Pumpenhalle parlamentarisch bestuhlt passen, 30, 35 Leute gut mit kleiner Bühne, Rednerpult, Platz für Versammlungsleitung. Das Foyer können wir dann nutzen für die Akkreditierung und da ist momentan, wird da umgebaut, aber da wird eine kleine Küche reinkommen, sodass wir uns da auch mit belegten Brötchen selbst verpflegen können. Die Getränke müssen wir allerdings abnehmen vom Caterer. Die Preisliste haben wir auch bekommen, die ist ein Ticket 514903. Ja, und ausreichend Internet ist vorhanden. Der Strom für unsere Technik ist auch in dem Preis inklusive. Ich hatte bei der Besichtigung, das war ein regnerischer, stürmischer Tag, so ein bisschen Bedenken, weil man hat das Gefühl, man steht in einer Kirche. Es sind bis zu 17 Meter hohe Kuppeln bei den beiden Räumen. Und es ist schwer zu beheizen. Jetzt 20. 21. April, ganz ehrlich, das kann wunderschönes Wetter sein. Und wenn dem so ist, haben wir super Möglichkeiten. Da gibt es eine Feuerschale, da können wir draußen Feuer machen, wir könnten da abends grillen. Es kann da auch gezeltet werden für Leute, die ungern in Hotels übernachten. Aber bei entsprechend schlechtem Wetter müsste man sich da mit Heizpilzen in den Räumlichkeiten behelfen. Aber ihr wisst auch, dass ich seit Oktober oder ja doch Mitte, Ende Oktober, weil wir nichts mehr aus dem Rhein-Erft-Kreis gehört haben, mal so die ganzen üblichen Verdächtigen durchgegangen bin. Bali hatte auch in Bielefeld gefragt, wenn wir diesen Termin, den wir uns ausgedacht hatten, aus Gründen einhalten wollen, das wäre sozusagen mein letztes Angebot. Fragen, Anmerkungen bitte gerne. Jetzt. Okay, dann fange ich mal mit den Anmerkungen an. Also zum einen herzlichen Dank für die ganzen Aktivitäten, die ihr da schon reingesteckt habt. Die Location ist wirklich außerordentlich, das kann man gar nicht anders sagen. Und ist von der Umgebung, vom Feeling her bestimmt richtig für einen LPT. Das mit dem Heizen hoffe ich doch sehr, dass wir das im April dann nicht mehr so haben. Wir sind ja jetzt inzwischen ein ganzes Jahr über den 1,5, über dem normalen Mittel. Also von daher spricht eigentlich nichts dafür, dass es dann extrem kalt werden sollte. Und noch dazu ist das preislich aus meiner Sicht ein Schnäppchen für die Location. Und überhaupt, weil es ist nämlich gar nicht so einfach, so Räume zu bekommen. Und dass man dazu dann auch noch Eigenverpflegung machen kann, ist wirklich bombastisch. Die Getränke sind nicht so günstig, aber das ist dann zumindest ein kleiner Beitrag, um diesen jungen Leuten irgendwo auch die Arbeit, die sie da bestimmt reingesteckt haben, damit man so einen Raum nutzen kann, auch zu vergüten. Also ich bin da sehr dafür. Danke dir. Ja, ich habe die Getränke auch nur überflogen, aber ich glaube, sie sind immer noch besser als sonst so in der Gastronomie. Ne? Also ein Kaffee 1,50, weiß ich nicht. Zahl mehr, wenn ich hier in Düsseldorf einen trinke. Jo, also ist alles im Rahmen, ne? Ist halt dann teurer, als wenn man es selbst mitbringt, aber es ist ja in Ordnung. Okay, weitere Fragen, Anmerkungen? Ich will mich eigentlich auch nur noch einmal eben fix für deine Arbeit und die Suche da bedanken. Gute Arbeit, Location klingt vielversprechend, ich danke dir. Bali, ja genau. Ich mische mich auch ein. Erstmal danke für deine Arbeit und für das Finden eines solchen wunderbaren Veranstaltungsstätte. Vom Preis her wäre nur preiswerter gewesen, aber das ist vollkommen wurscht. Wie stellen die sich an, wenn wir sonntags aus Versehen oder Samstag aus Versehen etwas länger machen müssen als die 18 Uhr, die da stehen? Ist eine Frage. Ja, also zunächst mal denke ich nicht, dass das ein Problem ist. Das Einzige, was uns passieren kann, ist, die wollen ja jemanden bereitstellen, der die Getränke ausschenkt und verkauft, dass diejenige dann sagt, nee, aber um 18 Uhr muss ich weg. Okay, dann abgehakt. Dann in Zeile 203, der Landesvorverband ist kein virtueller Kreisverband. Also da ist Copy-Paste ein paar Fehler, glaube ich. Was, wo, welche Zeile? In der Beschreibung. Virtueller Kreisverband Doppelpunkt LV. Ich glaube, wir sind kein Kreisverband und auch nicht virtuell. Dazu von mir. Ja, Moment. Das ist tatsächlich Copy-Paste von seitens von mir mit drin. Liegt aber daran, ich weiß jetzt nicht, wie sich die Vorlage verhält, wenn ich das verändere. Ich schon. Ja. Ich habe es schon gelöscht. Okay, tut mir leid, ist wirklich Kleinkram. Ansonsten vielen Dank. Ich bin eh dafür. Abmachen, fertig machen. Das Wiki ist nicht böse, Elder, wenn du die Sachen da unten rausnimmst. Okay, weiß Bescheid. Okay, gut. Sonst sehe ich niemanden, der sich noch zu Wort melden möchte. Sprechenraum ist leer, sollen wir mal abstimmen? Gut, von oben nach unten. Bali. Dafür. Wolf. Dafür. Sven. Dafür. Ich würde mich am liebsten enthalten, aber ich sage auch mal dafür. Isan. Auch dafür. Wunderbar, dann danke ich euch. Genau, angenommen. Gut, wunderbar. Dann haben wir jetzt einen Landesparteitag am 20. und 21. April im schönen Krefeld. Und was das Finden der Location angeht, das kann ich mir nicht zuschreiben, sondern es war tatsächlich die Sandra, die darauf aufmerksam geworden ist und auch den Besichtigungstermin für uns gemacht hat. Also an dieser Stelle, auch wenn sie nicht da ist, lieben Dank nochmal an die Sandra. Oh, das war's mit den Anträgen. Ich glaube, Umlaufbeschlüsse hatten wir auch, oder? 3. Ja, durchaus. Mitglieder, soweit ich weiß. Ja, genau. Okay. Ich sehe sie doch hier. Ja, gut. Dann verlese ich mal eben aus dem Wiki. Genau, wir haben mit den Tickets 514950 514975 und 515017 Mitglieder im Landesverband aufgenommen. Herzlich willkommen. Und dann hatten wir einen Finanzantrag vom VKV Köln, Ticketnummer 515045. Da ging es nochmal um die Lagerkosten für Januar. Das Lager wird aufgelöst, sollte eigentlich zum Januar schon geklappt haben. Hat sich alles ein bisschen verzögert mit der Auflösung und deswegen hat der virtuelle Kreisverband Köln 181,13 € beantragt und das ist von uns auch so angenommen worden. Gut, dann Aktuelles aus den Kommunen. Gibt es hier was zu berichten? Gerne auch aus dem Zuhörerinnenraum. Macht ihr irgendwas? Infostände, Stammtische, irgendwas, was wir noch nicht wissen? Ah ja, genau, Karneval. Gut, das ist nicht der Fall. Aktuelles aus der Europawahl. Ja, da gibt es jetzt auch nicht so viel Neues. Wie ihr gemerkt habt, war das mit dem Plakatdesign dann doch etwas langfristiger und schwieriger. Man hat sich jetzt auf ein Design geeinigt. Die Bilder sind ja auch schon rumgegangen. Die Plakate sind dann fertig, wenn die KandidatInnen ihre Bilder und ihre Claims geliefert haben und das Ganze eingebastelt ist. Gegebenenfalls sehen wir dann morgen in der WKO schon die fertigen Plakate. Wir haben als Landesverband 2100 Plakate bestellt, wie abgesprochen, jeweils 700 von KandidatInnen 1 bis 3. Und ja, voraussichtlich werden die wohl im März sogar noch geliefert werden können. Ich kann da gleich was reinschreiben, Elda, wenn du jetzt nicht mitgekommen bist. Ja, danke. Gut, sonstiges Wichtiges, da steht noch der LPT drin, das haben wir jetzt geklärt. Haben wir sonst noch was für sonstiges Wichtiges? Ihr wollt doch alle nur Karneval feiern. Okay, in Ötal hatte ich euch schon angedroht, dann nächster Sitzungstermin ist der 22. Februar. In 14 Tagen wieder ein Donnerstag, wieder um 20.30 Uhr im NRW-Mumble. Und damit beende ich diese Sitzung um 21.04 Uhr. Vielen Dank. Lieben Dank dir für die Sitzung.